Jungnam-suk, Forscher im US-Institut des Außenministeriums der DEVRK, veröffentlichte am 13. Juli einen Kommentar unter der Überschrift »Die unsinnigen Sanktionsmaßnahmen der USA werden katastrophale Folge bringen«. Darin hieß es, am 6. Juli habe die US-Administration einen Bericht über Menschenrechte der DEVRK, wo die höchste Würde der DEVRK boshaft verletzt wurde, und eine Liste der Sondersanktionsobjekte bekannt gemacht. Den unvernünftigen Schritt gegen die höchste Würde der DEVRK, die alle DEVRK-Bürger für lebenswichtig halten, einheimisches Gesetz der USA anzuwenden, hatte auch die Administration von Bush II., die gegen die Führungsgremium anderer Länder besonders viele beleidigende Worte gesagt und diplomatische Sprechfehler begangen hatte, nicht getan. Die Beleidigung der höchsten Würde der DEVRK durch die Obama-Administration bedeutete, dass sie den vollen Misserfolg in der Nordkorea-Politik gestehe. Die provozierenden Sanktionen der USA treiben die Beziehungen zwischen der DEVRK und den USA, die fast bei Null standen, in eine unverbesserliche Krise und werden zum neuen Ausgangspunkt, der die Lage der koreanischen Halbinsel zum Teufelskreis der Spannung führe. Heute werde die politisch-militärische Provokation der USA gegen die DEVRK extrem und bleibe zwischen denen nur die Abrechnung durch die Kraft. Die DEVRK können nicht umhin, neue harte Maßnahmen zum Schutz der höchsten Würde und Interessen des Staates zu ergreifen. Alle Katastrophen als Folge der falschen Wahl der USA werden sie selbst ganz erleben.